Zeitung habe ich wochenlang keine gelesen. Das war ja zum Schluss immer dasselbe. Und die Front kam immer näher auf Saarbrücken zu. Das war für mich meistens nur noch ein Hin und Her zwischen Arbeitsplatz und Luftschutzstollen und dann halt doch mal wieder nach Hause und immer die Angst, ob das Haus noch steht.